1905. Heraus mit dem Wahlrecht. 250.000 Menschen marschieren für das allgemeine und gleiche Wahlrecht über die Ringstraße. 1907 findet die erste Reichsratswahl statt, bei der jede Stimme wenigstens annähernd gleich viel zählt. Von 4,5 Millionen Stimmen erhält die Sozialdemokratische Partei 1 Million und damit 87 von 516 Abgeordneten sitzen. Damit ist sie die stärkste einzelne Partei im Reichsrat.